Kundgabe 7855. Empfangen am 20.03.1961. Göttliches Geistwirken. Zungenreden 1. Mein Wille ist es, dass in euch Klarheit ist, dass ihr Antwort erhaltet auf die Fragen, die euch innerlich bewegen und die ihr mir zur Beantwortung vortragt. Denn es gilt, noch viele Irrtümer zu berichtigen, die euch Menschen zugetragen wurden, von unwissender Seite aus, und die aufzuklären, nur durch meinen Geist möglich ist, weil dieser euch in alle Wahrheit leitet. Mein Geist allein kann euch die rechte Antwort geben, aber es muss mein Geist sich auch äußern können, was einen gewissen Reifegrad der Seele voraussetzt. Und es ist für euch Menschen ganz gewiss von Segen, wenn ihr diesem Geist in euch nicht wehret, wenn ihr ihm sein Wirken gestattet, indem ihr selbst euch so zubereitet, dass ich meinen Geist in euch einstrahlen lassen kann. Dass also der Geistesfunke in euch Verbindung sucht mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Und dieser euch nun lehret, dass er euch aufklärt, euch Kenntnis gibt von geistigem Wissen, dass er euch einführt in die Wahrheit. Denn weil ihr selbst euch noch in der Finsternis des Geistes bewegt, solange nicht mein Licht in euch leuchten kann, brauchet ihr nötig ein Licht, das ich selbst in euch entzünde, wenn ihr lebet nach meinem Willen, wenn ihr also jene Seelenreife euch erarbeitet, die ein Wirken meines Geistes in euch zulässt. Und nun frage ich euch, worin besteht wohl der Segen meines Geisteswirkens für euch Menschen, wenn euch nur unverständliche Worte entgegenschallen? Wenn ein Mensch in Verzückung gerät und redet, wovon ihr kein Wort versteht? Glaubet ihr, dass so mein Geist wirket? Glaubet ihr, dass ihr dadurch erleuchtet werdet im Denken, dass ihr zur Erkenntnis gelanget, dass euch dadurch ein wahrheitsgemäßes Wissen vermittelt wird? Und ihr nennt dies Zungenreden und wisset nicht, was ihr mit einem solchen Gewirr von Worten anfangen sollet, die ausgesprochen werden von Menschen, derer sich üble Geister bemächtigen, die sich zur Geltung bringen wollen und nicht kontrolliert werden zu können glauben. Ein solches Geistwirken ist Trug der Geister, die Besitz nehmen können von Menschen, in denen noch der Geltungsdrang zu groß ist, die hervortreten wollen und die sich selbst in Ekstase steigern. Denn was von mir kommt, ist Licht und klar. Es verbreitet nicht erneute Finsternis unter den Menschen. Und solange ihr also Dinge erlebet, die euch kein Licht, keine volle Klarheit schenken, wirke nicht ich, der ich das Licht bin von Ewigkeit. Ihr Menschen brauchet doch immer nur daran den Maßstab anzulegen, ob und was ihr gewinnet an Licht und Erkenntnis. Und ihr habt eine klare Beantwortung der Frage, wer am Wirken ist. Denn niemals werden sich Kräfte äußern in einer Weise, die nur verwirrt, und niemals werde ich es wollen, dass ihr aus einer Frage und Unklarheit in die andere gestürzt werdet und selbst dafür mein Wirken ausstrahlen. Ich will, dass unter den Menschen Licht werde, die selbst das Licht begehren, aber ich will auch, dass ihr euch an mich selbst wendet, und dass ihr eure Herzen so gestaltet, dass ich selbst durch meinen Geist in euch wirken kann. Ich will nicht, dass ihr euch unreifen Geistern überlasset, die euch in immer größere Finsternis stürzen und es auch können, weil ihr selbst nur wollet, dass euch ein Geist erfülle, nicht aber, dass ihr selbst den Geistesfunken in euch zum Leben erwecke durch die Liebe, der dann Verbindung sucht mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Und dieser Geist wird euch dann wahrlich einführen in die Wahrheit. Er wird klar und verständlich zu euch reden. Er wird euch Licht geben, so ihr nur ernstlich das Licht begehret. Amen.